Hier wird das Dilemma erkennbar zwischen der Idee einer Aufklärung, die nach universeller Gleichheit strebt, und einer alltäglichen Realität, in der paradoxerweise um die Sichtbarmachung von Heterogenität und Unterschieden gekämpft werden muss, um überhaupt auf die bestehenden Ungleichheiten hinweisen zu können. Es existiert das Narrativ, wonach durch das Benennen dessen, was uns unterscheidet, diese Unterschiede überhaupt erst geschaffen werden. Dass Menschen, die auf die Unterrepräsentation von Hautfarben hinweisen, die wahren Rassisten seien, da sie überhaupt auf so etwas wie Hautfarben achten. Dieses Narrativ verwechselt jedoch Boten und Nachricht. Die Behauptung, Identitätspolitik oder das, was damit beschrieben wird, zersplittere die Gesellschaft, basiert auf falschen Dichotomien, Gleichheit oder Heterogenität, Egalitarismus oder Identität. Dabei erreichen wir Gleichheit im Sinne von Gleichberechtigung doch gerade dadurch, dass wir die Pluralität einer Gesellschaft anerkennen. Die beiden Werte widersprechen sich gar nicht. Der eine ist die Prämisse des anderen. Wahrhaftig gleichberechtigt wäre es nicht, irgendwann feststellen zu können, dass es keine Unterschiede mehr zwischen Menschen gibt. Wahrhaft gleichberechtigt wäre es, feststellen zu können, dass alle Menschen unterschiedlich sind, aber keiner aufgrund der Unterschiede benachteiligt wird. Im Manifest des Combahee River Collective, das Identitätspolitik als Begriff in unsere Debatten gebracht hat, heißt es: Wir lehnen Podeste, Königinnentum und das Gehen 10 Schritte hinter uns ab. Als Mensch anerkannt zu werden, als ebenbürtiger Mensch, ist genug. Man forderte darin im Grunde dasselbe, was heute Kritiker von Identitätspolitik fordern. Klassenbewusste Identitätspolitik ist nicht das Ziel, sondern der Hebel, um aus der Selbsterzählung der Aufklärung alle Menschen sind gleich, eine gesellschaftspolitische Wirklichkeit zu machen.